That's right, it's summertime. Und ein Wochenende vor der Love Parade. We'll be right back.

Yeah. In Berlin und auf jeden Fall auf den Frankfurt Wagen auf der Love Parade am Samstag auf den Kurfürstendamm. I'm